Finns Magen gurgelte. Das brachte Mr. Ludlam wieder zum Lachen. »Antwort postwendend, würde ich sagen. Beim heiligen Haar auf meinem Kinny-Kin-Kin. Nicht zu reden von meinem Finny-Fin-Fin, ha? Ha?« »Alles in Ordnung bei Ihnen, Mr. Ludlam?« Das war unter den Umständen eine komische Frage von Finn, aber der Mann schien ein bisschen die Kontonenzi verloren zu haben, wie Oma sagte, wenn in einer Quiz-Sendung jemand nicht die richtige Antwort fand und die Zeit gegen Null wegtickte. »Mir geht's prächtig«, sagte Mr. Ludlam, »so prächtig wie nur einem Prachtkerl wie mir.« »Sie kriegen das Frühstück, Finn, wenn Sie mir die Namen von 3 Songs vom verstorbenen Elvis Presley sagen können.« Finn fragte nicht lange nach dem Warum, der Mann war ganz klar durchgeknallt, sondern ging in Gedanken die umfangreiche Plattensammlung seiner Großmutter durch. Eine ihrer liebsten LPs, so oft gespielt, dass die Rillen komisch weißlich aussahen, wie mit Kreide bestäubt, hieß 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong. Colleen und Mary fanden, diese Millionenfans könnten sich durchaus irren, sie schnitten Fratzen und hielten sich die Ohren zu, wenn Oma sie auflegte, aber machte Oma das etwas aus? Nicht die Bohne. Er sagte, »Dann kriege ich wirklich Frühstück?« Mr. Ludlam legte eine Hand aufs Herz und ja, das waren ziemlich eindeutig verkrustete Blutflecken an den Knöcheln. »Mein Wort darauf!« Finn sagte, »In Ordnung. I Got Stung, das ist ein Song. One Night of Sin, 2. Und Bigger Bagger Hunk of Love, das sind 3.« »Sehr gut.« Der ältliche Mann stand in der Ecke, die Hände vor seinen Chinos gefaltet. Mr. Ludlam wandte sich an ihn und sagte, »Frühstück für unseren Freund Finn, Mom. Bei ihm hat's geklingelt.« Mom ging, Doc blieb. Finn fand, dass Doc müde aussah und vielleicht traurig. »Bei den Songs von Elvis kennen Sie sich also aus«, sagte Mr. Ludlam. Er beugte sich vor und glotzte Finn mit Augen an, die nicht nur rot umrändert, sondern auch blutunterlaufen waren. »Aber kennen Sie Elvis? Kennen Sie den King des Rock'n'Roll?« Finn schüttelte den Kopf. Über Elvis wusste er nur, dass das ein alter Sack von ganz früher war und dass er auf der Toilette gestorben war und dass Oma ihn liebte. In ihrer Jugend hatte sie wahrscheinlich seinetwegen gekreischt. »Er war ein Zwilling«, hauchte Mr. Ludlam, und der Geruch von Alkohol, vielleicht Scotch, vielleicht irischer Whisky, wehte über den Schreibtisch zu Finn. »Zwilling und trotzdem Einzelgeburt. Wie erklären Sie das Paradox?« »Keine Ahnung.« »Dann will ich's Ihnen verraten. Der künftige King des Rock'n'Roll hat seinen Zwillingsbruder in utero verschlungen, ihn in einem Akt von fötalem Kannibalismus gefressen.« Einen Moment lang war Finn so schockiert, dass er die eigenen Probleme vergaß. Er war sich sicher, ziemlich sicher, dass Elvis Zwillingsbruder ebenso mythisch war wie die Aktentasche mit gestohlenen Papieren oder die angebliche Bombenfabrik. Aber die Vorstellung von fötalem Kannibalismus war seltsam faszinierend. »Kann sowas wirklich passieren?« »Es kann und es ist passiert«, sagte Mr. Ludlam. »Meine liebe alte Mutter war sehr anständig und vornehm, aber über Mr. Presley kannte sie einen schlüpfrigen Witz. Sie sagte, er sei Elvis the Pelvis und sein Zwillingsbruder wäre Enis the Penis gewesen. Verstehen Sie, Finn?« Finn nickte und dachte, »Ich bin gefangen und werde von jemandem gefoltert, der glaubt, ich wüsste, wo eine Bombenfabrik ist und dass Elvis Presley seinen Zwillingsbruder noch im Mutterleib verschlungen hat.«